aufgegeben. Einfach nur noch leben, vergessen, wer du eigentlich bist. Ein Volk zum Starken degradiert, seit 45 schikaniert. Du kannst nicht weitergehen. Deshalb steh ich zu meinem Land auf mit dem Rücken an der Wand. Lass mir nicht irgendwas erzählen. Bin alt genug, mein Weg zu gehen. Kompromisslos, komm davon. Will hier sterben, bin hier geboren. Halt die Fahne in den Wind, wenn das Deutschland wieder geht. Die Schuld manifestiert, wurden wir in Ketten umerzogen. Doch so langsam fängt es an und man leistet Widerstand. Viel zu lang habt ihr gelogen.